Ich bin ich und du bist du. Bedräng ich dich, machst du dich zu. Wirst mir in deinem Arm doch allzu wahr. Dann drück ich ab und nicht zu knapp. Du bist du und ich bin ich. Will ich meine Ruhe, verschließ ich mich. Will ich deine Nähe, mach ich mich auf. Wie weit ich geh, das weiß mein Bauch. Du musst nicht immer schreien, doch gleich ja auch mal nein. Wer dich bald berühren darf, entscheidest du allein. Du musst nicht immer schreien, doch gleich ja auch mal nein. Wer dich bald berühren darf, entscheidest du allein. Ich bin ich und du bist du. Bedräng ich dich, machst du dich zu. Bist mir in deinem Arm doch allzu warm. Dann drück ich ab und nicht zu knapp. Scheinst du allein.